die göttliche komödie von dante die hölle fünfundzwanzigster gesang librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz bei seiner worte schluß hob beide hände der dieb empor mit durchgesteckten daumen und rief nimm hin sie gott dir ball ich zu sie seitdem bin ich befreundet mit den schlangen denn eine wickelte sich um den hals ihm als ob sie spräche mehr sollst du nicht sagen und um die arm ein andre und umschlang ihn sich vorn sodann dermaßen rückwärts krümmend daß keinen ruck er konnte tun mit ihnen pistoja o pistoja was doch säumst du dich einzuäschern daß du mehr nicht dauerst da deine brut im bösetun du förderst nicht einen geist in all den finstern kreisen der hölle sah ich gegen gott so trotzig selbst der nicht war's der fiel vor thebens mauern und jener nun entfloh und sprach kein wort mehr drauf sah ich einen wütenden centauren laut schreiend nahn wo ist der herbe maremma glaub ich hat so viele schlangen selbst nicht als dieser trug auf seinem kreuze bis wo die menschliche gestalt beginnet ein drache lag ihm hinten am genicke mit ausgespannten flügeln überm rücken entzündend jeglichen dem er begegnet zu mir begann mein meister dies ist kakus der unterm fels des aventinschen hügels oft einen ganzen see von blut vergossen nicht geht er gleichen wegs mit seinen brüdern des diebstahls wegen den mit list er übte an jener großen herd als sie ihm nahe kam dort macht ein ende dem verkehrten treiben die keule herkuls der ihm 100 schläge wohl gab von denen er nicht 10 gefühlet weil er so sprach und jener flog vorüber gelangten unter unsern fuß 3 schatten die weder ich gewahrte noch mein führer als bis wir schrein sie hörten wer doch seid ihr darob in unserer meer wir still nun hielten auf jen allein das augenmerk gerichtet nicht kannt ich sie doch es geschah so wie es durch einen zufall oft wohl zu geschehn pflegt daß einer mußt des andern namen nennen indem er sprach wo mag nur Cianfa bleiben drob ich daß aufmerksam mein führer stände den finger mir vom kinn zur nase legte wenn du jetzt leser was ich sagen werde zu glauben zögerst nimmt es mich nicht wunder da ich der's sah mir's selbst kaum eingestehe weil ich auf sie den blick hielt aufgeschlagen fällt plötzlich eine schlange mit 6 füßen den einen vorn an ganz an ihn sich klammernd, den bauch umschlang sie mit den mittelfüßen und packt ihm mit den vorderen die arme drauf bis sie in die wangen beiderseits ihn, die hinterfüße nach den schenkeln streckend, legt ihren schwanz jetzt hin sie zwischen beide, ihn hinten an den lenden aufwärts biegend. Nicht häkelte um einen baum sich efeu je so, wie das grauenvolle ungeheuer die eignen schlang um eines andern glieder. Drauf ineinander schmelzend gleich, als seien sie von warmem Wachs, vermischten sie die Farben, daß keins von beiden schien, was es gewesen. Also verbreitet aufwärts am Papiere sich vor dem Brande bräunlich eine Farbe, die noch nicht schwarz, erstirbt schon gleich das Weiße. Die andern zwei sahen zu und riefen beide: Weh dir, Angelo, wie du dich veränderst! Sieh doch, schon bist du zwei nicht mehr, noch einer. Schon waren die zwei Häupter eins geworden, als zwei Gestalten uns vermischt erschienen in einem Antlitz, drin sich zwei verloren. Zwei Arme bildeten sich aus vier Zweigen, und Rumpf und Bauch und Bein und Schenkel wurden zu Gliedern, wie man nie sie noch gesehen. Verlöscht war hier jedwedes frühere Ansehn, zwei schien und keins von beiden das verkehrte Gebild, und ging so fort langsamen Schrittes. Wie unterm heft'gen Stich der Huns Sterntage die Eidechs, wenn sie Zaun mit Zaun vertauschet, des Wandrers Weg durchschneidend scheint ein Blitzstrahl. Dem ähnlich schien mir jetzt, den beiden andern sich stürzend nach dem Wanst, ein wütend Schlänglein, das braun und schwarz gleich einem Pfefferkorn war. Und jenen Teil, durch den zuerst die Nahrung der Mensch empfängt, dem einen drauf durchstach es, dann fiel's vor diesem hingestreckt zu Boden. An starrt es der Gestochne und verstummte, doch still jetzt haltend fing er an zu gähnen, als ob sei's Schlaf, sei's Fieber ihn befiele. Die Schlange blickt auf ihn, er auf die Schlange, sie dampfte durch den Mund, er durch die Wunde gewaltig, und es kreuzten sich die Dämpfe. Lukan verstumme dort, wo er erwähnet das Elend des Sabellus und Nasidius, und hör aufmerksam, was sich jetzt entwickelt. Von Kadmus, schweig Ovid, von Arethusa, denn wenn er den zur Schlange, die zur Quelle verwandelt im Gedicht auch, nicht beneid ich's, denn nie hat zwei Naturen gegenüber er so vertauscht, dass beide Bildungskräfte bereit sich zeigten, ihren Stoff zu wechseln. In solcher Volk entsprachen sie einander, daß, weil den schweif die schlange gablig spellte, die fersen zog zusammen der gebißne, die beine nebst den schenkeln mit einander verschmolzen so, daß keine spur in kurzem von der verbindung war zu unterscheiden. Der so gespaltne schweif nahm die gestaltung drauf an, die dort verloren ging, und weich ward die haut ihm hier, weil jenseits hart sie wurde. Einkriechen sah ich durch die achselhöhlen die arm, indeß des untiers kurzes beinpaar um so viel länger ward als jene kürzer. Drauf bildeten, verschlungen miteinander, das Glied die Hinterbeine, das der Mann birgt, weil zwei der Arme aus den seinen spreizte. Indes der Dampf mit neuer Farbe beide umhüllt und überm Leib auf einer Seite das Haar erzeugend, andererseits es abstreift, stand jener auf und dieser fiel zu Boden, nicht drum verwendend die ruchlosen Blicke, in deren Schein sie tauchten die Gesichter. Der Stehende zog es rückwärts nach den Schläfen, und von dem Überfluss des Stoffes traten hervor die Ohren aus den glatten Wangen. Der Rest, der nicht zurückwich, sondern vorn blieb, gestaltete dem Antlitz sich zur Nase, so viel die Lippen schwellend, als sich ziemte. Der Liegende schiebt jetzo vor die Schnauze, einziehend durch das Haupt die beiden Ohren, gleich wie die Gartenschnäck ihr Fühlhorn einzieht und seine Zunge ganz erst und zum Reden stets fertig spaltet sich, und die gespaltne des andern schließt sich, und der Dampf hört auf jetzt. Die Seele, so zum Ungeheuer worden, flieht mit Gezisch von dannen durch das Tal hin, weil hinter ihr her der andere ruft und sprudelt. Drauf wandt er jenem zu den neuen Rücken und sprach zum andern: Jetzt soll Booso laufen, wie ich sonst dieses Pfads auf allen Vieren. So sah ich's in der siebenten Kloake sich wandeln und verwandeln, und entschuld'gen mag mich der neue Stoff, schweift hier die Zung ab. Und waren gleich die Augen mir ein wenig getrübt und abgespannt des Geistes Stärke, doch konnten jen im Fliehen sich so nicht bergen, daß ich nicht wohl Puccio Sciancato kannte, der einzig unverändert war geblieben von den zuerst gekommenen drei Genossen. Der andere war's, ob dem du weinst, Gavil. Ende von 25. Gesang.